Im Buch von Schumayel wird der große Aufstand der östlichen und südlichen Provinzen 1546 nicht erwähnt. Allerdings war die Region um Schumayel von den Ereignissen auch nicht direkt betroffen. Aber auch im Buch von Tissimin, das streng die Geschichte der Itza, also regional der östlichen Länder, aufzeichnet, findet sich über die große Maya-Revolte kein Hinweis in dem Cartoon, in dem sie sich ereignete. Nur 50 Jahre später ist davon einmal rückblickend in einem Vergleich die Rede. Es geht dabei um die Frage, ob nun der Zeitpunkt gekommen sei, wieder in die Städte und Dörfer, an die Wasserlöcher und die Brunnenhöhlen zurückzukehren, die damals verlassen wurden. Denn das war geschehen, als die Itza sich erhoben bei der Höhle der Qual. Als sie fortzogen von den Wasserlöchern, von den Brunnenhöhlen, zu der Zeit ihres Ankommens in den Ländern aus Holz, in den Ländern aus Stein. Mehr Spaniern als die Conquista Mexikos und Perus zusammen hat die Yucatans das Leben gekostet. Mitte des 17. Jahrhunderts kommt Diego López de Cogolludo mit seiner Historia de esta Provincia zu dem Ergebnis, es müssten in jedem Fall doch immerhin gute 600 gewesen sein. Geschafft, schließlich noch in den Genuss der Eroberung zu kommen, hatten es nur 109. Das Buch des Chilambalam von Chumayel. Zusammenfassung der Geschichte. 13 Ahau war der Cartoon des ersten Erscheinens der Schiffe der Fremden in Campeche. 1541 war der Name des Jahres, das eintrat, was sie zu bringen hatten, die Zeit des Eindringens in den Christenglauben für die Maya-Menschen. Sitz hatte das Land in der Hauptstadt von Cozumel. Halb durch das Jahr blieben sie da. Dann kamen sie zu dem Hafen im Westen. Und das war der Beginn von Tribut für die Chiquinchel. Das Jahr trat das ein, Anno Domini 1542. Sitz hatte das Land in Tio, Ichganzio. 11 Ahau war der Cartoon. Und das war der neue mächtige Mann, Don Francisco Montejo Adelantado. Der war es, der gab ihre Stadtleute den Fremden, dem Gottesvolk. Das war das Jahr Anno Domini 1542 und der Beginn von Tribut. Anno Domini 1549 war das Jahr des Auftretens und der Ankunft von den Padres. Besprenkelt wurde die Stadt von ihnen. 1544 Anno Domini war das Jahr. 10 über 400 Jahre und dann 15 über 60 Jahre nach der Zerstörung der Stadt Chichen Itza. Zerstörung von Stadt und Leuten dort. Und 800 Jahre und 10 über 60 Jahre nach Zerstörung der Stadt Uxmal. Zerstörung von Land und Leuten dort. 1537 Anno Domini, 9 Kauak, war der Name des Tages. Da kamen und trafen zusammen die Wohlgeborenen, die edler Geburt, die verantwortlichen Männer in der Stadt Mani. Damit sie hingingen, die Fremden herzubringen in die Stadt, aufgrund des Mordes an dem großen Mann. 13 von den Großen gaben das Wort, hinzugehen, die Fremden herzubringen, in diese Stadt hier, aufgrund des Mordes an dem Regenten der Stadt, Apochiu in Otzmal. 13 Khan war Regent des laufenden Jahres. Und der Weitblickende der Stadt verband damit Montejo, wie er hieß. Und auch der Schreiber der Stadt. Und das war das Jahr und das Vorbeikommen der Fremden im Land hier. Der fremden Anona-Schlürfer. Und das war die neue Teilung der Stadt. Und war auch die Ankunft der Fremden, sie herzubringen. Und die sie bringen sollten, gingen hin und besetzten Campeche. Und da tauchten deren Schiffe auf. Dann erschienen die Wohlgeborenen, die edler Geburt, sich als Gabe zu bieten. 13 gingen, die Fremden zu bringen, und dann kamen sie nach Ichganzio. Dieses ist Gedächtnis an die Zählung, an die Weisheit der Bücher, die Zählung des Voranschreitens der Cartoon. An diesem Ort kamen sie zum Vorschein im Land Nintuzala, Chetumal, Teil von Uyamil, Torweg der Itza und Chichimila. damit einer fähig zur Verknüpfung der Erkenntnis von der Last beim Voranschreiten der Cartoon. Einen und jeden Abschnitt der Cartoon-Periode, ob er nun gut ist oder schlecht ist. So steht es geschrieben bei dem heiligen Schreiber Evangelista, als das Wort des Vaters vom Himmel und der Erde, im Angesicht der Sonne von hoch oben gekommen. Dies wurde ihnen gegeben, für sie bestimmt, bei Gründung des Landes, beim Ursprung unseres Volkes. Da wird die Ankunft der Väter des Gotteshauses sein. Das steht im Zentrum von Tior. Erscheinen aus der Richtung von Osten, aus der Richtung von Norden, aus der Richtung von Westen, aus der Richtung von Süden. Zum Überbringen der Worte vom Christenglauben im 17. Cartoon des Baktun. Herzutragen das Wissen vom Christenglauben. Da ist die Ankunft der Padres. Da ist die Ankunft der Obispos und der Heiligen Inquisition. Das Wort Gottes wird erfüllt sein und niemand wird geopfert werden. Amen.